Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allerbarmers, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala mit dem Kapitel über Sujud al-Tilawah weitermachen. Sujud al-Tilawah ist die sogenannte Rezitationsniederwerfung. Es handelt sich dabei um eine Niederwerfung, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam an bestimmten Stellen, an bestimmten Versen des edlen Koran Karim gemacht hat. Das heißt, es gibt ein paar Stellen im Koran Karim, die, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sie gelesen hat, dann hat er sich niedergeworfen und einen Sajda gemacht. Und diese Sache wird natürlich an dieser Stelle erwähnt. Erstens, weil die Sajda ein Teil des Salah ist und deswegen in das Kapitel As-Salah passt. Und warum genau an dieser Stelle, an der wir uns jetzt befinden? Denn manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, betrachten das Sujud al-Tilawa als eine Art Salah. Deswegen erwähnen sie es unter den Nafila-Gebeten oder bei den Nafila-Gebeten. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma berichtet, er sagte, wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam uns eine Sura vorlas, in der eine Niederwerfungsaya vorkam, in einer Version heißt es außerhalb des Gebetes, warf er sich nieder und wir mit ihm, sodass man keine Stelle mehr für seine Stirn finden konnte. Dieser edle Hadith genügt uns als Beweis für die Gesetzlichkeit dieser Art der Niederwerfung. Die Niederwerfung, diese Rezitationsniederwerfung, Sajda Tilawa, was ist das Urteil darüber? Das Urteil darüber ist gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, Sunnah. Das heißt, wer es macht, wird dafür belohnt und wer es unterlässt, dem entgeht eine Belohnung, aber er begeht dadurch keine Sünde. Und der Beweis dafür ist der Hadith, sind mehrere Überlieferungen, unter anderem eine Überlieferung von Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, er sagte, ich habe dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam Wal-Najm, das ist die Surah Al-Najm, vorgelesen und er hat sich dabei nicht niedergeworfen. Denn bekannterweise in Surah Al-Najm befindet sich ganz am Ende eine Sajda, das heißt eine Stelle, bei der man sich niederwirft. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht gemacht, hat sich an dieser Stelle nicht niedergeworfen, was darauf hinweist, dass diese Art von Niederwerfung keine Pflicht ist. Und es gibt noch andere Beweise, aber dieser Hadith genügt uns als Beweis für die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass diese Niederwerfung eine Sunnah ist. Und wenn wir sagen, sie ist eine Sunnah, dann gilt das sowohl innerhalb des Salah als auch außerhalb des Salah. Da wir keinen Unterschied gemacht haben zwischen der einen und der anderen Situation. Es gibt, der erste Fall ist, wenn du selbst natürlich den Koran liest, dann gilt das, was wir gerade eben gesagt haben. Der zweite Fall ist, wenn jemand anderes den Koran liest, soll man sich dann niederwerfen oder soll man sich nicht niederwerfen? Das kommt darauf an. Entweder du hörst jemandem zu, wie er den Koran liest, das ist wie zum Beispiel im Salah, wenn der Imam Koran liest, dann hörst du dem Imam zu, oder auch außerhalb des Salah, wenn ein Mensch liest, und ich betone extra, ein Mensch liest, das heißt, ein Mensch liest neben dir live, ja, und keine Aufzeichnung, ein Mukallaf quasi, wenn er liest und du hörst ihm zu, ist es auch für dich, dann ist das ist der zweite Fall. Oder ein zweites Beispiel dafür, dass du jemandem zuhörst. Und zuhören ist was anderes als nur zu hören. Hören und zuhören ist nicht das Gleiche. Zuhören mache ich aktiv. Ich höre jemandem absichtlich zu. Hören tue ich auch, wenn ich jemandem nicht absichtlich zuhören möchte. Ich höre ein Geräusch gegen meinen Willen. Okay? Und diese zwei Fälle unterscheiden wir voneinander. Wenn ich nur einfach was höre, ich laufe zum Beispiel an jemandem vorbei und höre, wie er eine Aya liest, in der eine Sajda. und höre, wie jemand eine Ayah liest, in der eine Sajda vorkommt, in diesem Fall brauche ich keine Sajda machen, beziehungsweise ist auch für mich nicht gesetzlich, eine Sajda zu machen. Der zweite Fall ist, wenn ich jemanden höre und höre ihm dabei aktiv zu, dann sagen die Gelehrten, ist diese Person quasi wie dein Imam. Manche Gelehrte sagen, er ist wie dein Imam und deswegen wirft man sich nieder, wenn er sich niederwirft. Und andere sagen, du kannst dich auch niederwerfen, selbst wenn er sich nicht niederwirft. Das ist also keine große Angelegenheit. Aber wie gesagt, die Tatsache, ob man sich niederwerfen soll oder nicht, hängt davon ab, ob man natürlich der Person zugehört hat oder ob man der Person nicht zugehört hat. Welche Stellen sind im edlen Koran diejenigen Stellen, an denen man sich niederwirft? Es gibt Stellen im Koran Karim, über die sich die Gelehrten rahimahumullah ta'ala einig sind, und es gibt Stellen, über die sich die Gelehrten unterschiedlicher Meinung sind. Aber insgesamt sind es, also sowohl die Stellen, über die sich einig sind, auch als die Stellen, die sich uneinig sind, sind es 15 Stellen im edlen Koran al-Karim. Und diese 15 Stellen, die kann man natürlich sehr einfach im Koran Karim finden, weil je nach Ausgabe ist extra ein entsprechendes Symbol an dieser Stelle gekennzeichnet. In dem Mushaf, der in Medina gedruckt wird, wurden zwei Symbole verwendet, um die Sajda zu kennzeichnen. Wenn man zum Beispiel die letzte Sura wenn man zum Beispiel die letzte Ayah von Surat Al-Alaq anschaut, dort heißt es am Ende Wasjude waqtaribe. Dort finden wir zwei Zeichen. Einmal finden wir über Wasjude ein senkrechten Strich, einen horizontalen Strich. Dieses Zeichen bedeutet, wegen diesem Wort werfen wir uns nieder. Okay, das ist der Auslöser, das ist die Ursache, das ist der Grund, warum wir uns überhaupt niederwerfen. Am Ende, nach dem Wort waqtarib, finden wir ein anderes Symbol, finden wir ein zweites Symbol, das vielleicht vergleichbar ist mit einer Säule oder mit einem Mihrab. Dieses Symbol ist ein Zeichen dafür, dass man sich an dieser Stelle niederwerfen soll. Das heißt, das erste ist der Grund, aber du sollst dich nicht niederwerfen, wenn du liest Wasjude, niederwerfen, und dann sagst du wieder waqtaribe. Nein, du sollst dich erst niederwerfen, wenn das zweite Symbol kommt. Erst ist der Grund, warum du dich niederwerfen, und das zweite ist dann die Stelle, an der man sich niederwirft. Und wie gesagt, wir haben 15 Stellen im edlen Koran im Karim. Und in einer Sura kommen sogar die Sajda zweimal vor. Das ist Surat al-Hajj. Die zweite Stelle davon ist auch eine Meinung verschiedener unter den Ulama, rahimahumullah. Wie dem auch sei, wenn man sich im Salah befindet, dann wirft man sich sowieso nur nieder, wenn der Imam sich niederwirft. Weil wenn der Imam sich nicht niederwirft, dann hast du keinen Grund, dich niederzuwerfen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Das heißt, der Imam ist dafür, dass man ihm nachmacht. Und ich denke, wenn jemand sich niederwirft und der Imam stehen bleibt oder umgekehrt, dann ist das eine deutliche Unterscheidung vom Imam. Allah azza wa jal weiß am besten Bescheid. Wie gesagt, es gibt 15 Stellen im edlen Koran al-Karim. Die erste davon ist in Surat al-A'raf, am Ende Surat al-A'raf. Und die letzte davon in Surat al-Alaq, Surat 96. Wie soll man sich niederwerfen? Die Niederwerfung ist ganz einfach. Es ist nicht mehr überliefert worden, authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als dass er sich einfach in der Position, in der er war, niedergeworfen hat. Das heißt, wenn du gerade im Stehen bist, dann wirfst du dich nieder wie im Salah. Wenn du allerdings gerade im Sitzen bist, machst du das im Sitzen und stehst nicht extra dafür auf, zum Beispiel, um dich danach niederzuwerfen. Das war's. Dann gibt es noch einen Dhikr, den man natürlich während der Niederwerfung sagt. Aber das ist die Zusammenfassung davon. Sobald du eine Ayah gelesen hast oder gehört hast, wo diese Niederwerfung vorkommt, begibst du dich zum Boden und wirfst dich einmal für Allah Azza wa Jalla nieder. Dann hast du genau das gemacht, was in den Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Daraus folgt, aus dem, was ich gesagt habe, folgt, dass man für die Niederwerfung keinen Wudu braucht. Man braucht dafür keinen Wudu, obwohl natürlich Wudu zu haben grundsätzlich besser ist. Aber es ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. Ebenso ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit dieses Sajda, dass man vorher den Takbir spricht oder nachher den Takbir spricht. Manche Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, waren der Ansicht, dass man das vorher bzw. nachher tut. Aber wir haben keine authentische Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der es heißt, dass er es vorher oder nachher gemacht hat, alaihi salatu wassalam. Das gilt natürlich außerhalb des Salah. Das gilt natürlich außerhalb des Salah. Das heißt, wenn man außerhalb des Salah sich befindet, dann gibt es auch logisch gesehen keinen Grund, warum du Allahu Akbar beim Niederwerfen sagen sollst, weil du möchtest ja niemanden dazu, es geht ja nicht darum, dass du jemanden darauf aufmerksam machst, dass er jetzt auch nach dir die Position wechseln soll, wie im Gemeinschaftsgebet. Ja. Sollte allerdings jemand Allahu Akbar sagen beim Niederwerfen oder Allahu Akbar sagen beim Wiederaufstehen, ist das kein Problem, weil das haben manche Ulama, rahimahullah ta'ala, begründet, mit verschiedenen Begründungen, aber nicht nur mit dem Hadith, der umstritten ist, aber entscheidend ist für uns, es ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit und auch nicht bei der Niederwerfung aus Dank, Sajdat al-Shukr, wie wir auch noch sehen werden, inshallah ta'ala. Was allerdings die Qibla angeht, so kennen wir es nicht, dass man sich niederwirft in eine andere Richtung als die Qibla, solange man weiß, wo die Qibla sich befindet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Qiblatukum ahya'an wa amwata. Das heißt, die Kaaba ist eure Richtung, eure Gebetsrichtung, sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem Tod. Sowohl zu Lebzeiten als auch nach dem Tod. Und deswegen, das bedeutet, wenn man betet und das Sajda ist eine Form des Salah, eine Form des Gebetes oder ein Teil des Salah, ein Teil des Gebetes, dann wendet man sich in Richtung der Qibla, solange man natürlich weiß, in welche Richtung die Qibla ist. Wenn man nicht weiß, dann macht man sich in irgendeine Richtung. Und dieser Hadith ist natürlich ein allgemeiner Hadith. Er sagt, die Kaaba ist eure Richtung zu Lebzeiten als auch nach dem Tod. Und hat also keine verschiedene Situation außer mit meinem Arm. Und deswegen fällt darunter auch die Sajda At-Tilawa, die Rezitationsniederwerfung. Der Fall, den wir gerade betrachtet haben, war der Fall, wenn man sich außerhalb des Salah befindet. Wenn man sich allerdings innerhalb des Salah befindet, dann steht man gerade, während man den Koran liest. Dann soll man sich nach unten begeben. Wenn man sich aber nach unten begibt, ist es eine Sunna, dass man in diesem Fall den Takbir spricht. Man spricht den Takbir beim Runtergehen, als auch beim Hinauf, als auch wieder beim Aufstehen. Und der Grund dafür ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer, wenn er seine Position gewechselt hat, einen Dhikr gesprochen hat. Immer. Und im Gemeinschaftsgebet, besonders im Gemeinschaftsgebet, geht es ja auch darum, dass du anderen Leuten mitteilst, dass du jetzt deine Position gewechselt hast. Deswegen, wenn man sich nach unten begibt, für die Rezitationsniederwerfung spricht man Allahu Akbar und genauso, wenn man wieder aufsteht, spricht man auch wieder Allahu Akbar, jeweils, wenn man sich von der einen Position zur nächsten bewegt. Und wir haben dazu einen allgemeinen Hadith, einen armen Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anh. Er berichtet, dass er anderen das Gebet leitete und den Takbir, das Sagen von Allahu Akbar, bei jeder Senkung und Erhebung sprach. Und als er fertig war, sagte er, mein Gebet ist dasjenige, das dem des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam am ähnlichsten ist. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat Abu Huraira radiallahu anhu in diesem Hadith etwas erwähnt von der Sajda Tilawa? Nein, hat er nicht. Aber er hat gesagt, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam jedes Mal, wenn er sich gesenkt oder erhoben hat, Allahu Akbar gesprochen hat. Und das sich niederwerfen ist eine Senkung und sich davon zu erheben ist eine Form der Erhebung. Insofern ist es ein Fall, der unter dieser Aussage fällt. Und deswegen sprechen wir den Takbir beim Hinuntergehen und auch beim Aufstehen während des Salah Außerhalb des Salah braucht man das nicht. Manchmal als Imam hat man bestimmte Dinge zu berücksichtigen, weil man eben Imam ist und die Leute nicht durcheinander bringen möchte. Und dazu gehört, dass manche Imame, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, bestimmte Niederwerfungen weglassen, wenn sie die Befürchtung haben, dass diejenigen, die hinter ihnen sind, durcheinander kommen könnten. Stell dir vor, du bist in einem Land und du betest einer Gemeinschaft vor, die eine bestimmte Sajda-Tilawa nicht machen, weil sie es gelernt haben nach ihrer Rechtsschule, dass man sich da nicht niederwirft. Wenn du jetzt dich niederwirfst, dann kannst du zwar eine gute Absicht haben, dass du den Leuten beibringst, dass man sich an dieser Stelle nach anderen Ulama auch niederwerfen darf, aber wenn es zu Durcheinander führt und es die Leute vielleicht zu ihre Gebete dadurch ungültig werden, weil sie eventuell reden oder weil sie irgendetwas machen, was Gebet ungültig macht, dann hast du in diesem Fall mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Und deswegen kann es sein, dass der Imam manchmal die Sajda Tilawa weglässt, um Schaden zu vermeiden. Der gleiche Fall ist, wenn der Imam ein Gebet führt, bei dem er leise liest. Wenn er leise liest, wie sollen dann die anderen hinten dran wissen, dass er eine Sajda Tilawa gelesen hat? Und deswegen ist es auch in diesem Fall besser, dass der Imam sich nicht niederwirft, um die Leute nicht durcheinander zu machen. Wenn man im Sujud ist, was soll man während dem Sajda sagen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als die Ayah Sabbih isma rabbika al-a'la herabgesandt worden ist, sagte er, ij'aluha fi sujudikum. Das heißt, als die Ayah Sabbih isma rabbika al-a'la, das heißt, preise den Namen deines höchsten Herrn oder deines Herrn des Höchsten, herabgesandt wurde, sagte er, mach das im Sujud. Und deswegen sagen wir im Sujud, Subhana Rabbi al-A'la. Und deswegen sagen wir im Sujud, Subhana Rabbi al-A'la. Und deswegen, das macht man in jedem Sujud, egal ob es ein Sujud ist, der Fard ist im Salah, oder ein Sujud ist, der Sunna ist im Salah, wie diese Rezitationsniederwerfung, Sajdatu At-Tilawa. Es gibt auch natürlich andere, es gibt auch eine andere Überlieferung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns, anderen Duaden der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, indem er sagte, Allahumma ktub li biha indaka ajra, das heißt, oh Allah, schreibt mir dadurch bei dir eine Belohnung auf. Wada' anni biha wizra, und nimm dadurch von mir eine Last ab. Waj'alha li indaka dhukhra, und mache sie bei dir für mich zu einem Schatz. Wataqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud, und nimm sie von mir genauso an wie von deinem Diener Dawud. Gemeint ist der Prophet Dawud a.s. Denn Dawud a.s., wie Allah uns berichtet in Surat Sad, nachdem ihm klar geworden ist, dass er zwischen zwei Leuten voreilig geurteilt hatte, nachdem es klar geworden ist, dass Allah azza wa jalla ihn auf die Probe gestellt hat durch zwei Engel, hat er sich niedergeworfen und Allah azza wa jalla um Verzeihung gebeten, und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Tauba angenommen. Deswegen sagen wir, und nimm sie von mir genauso an wie von deinem Diener, Dawud alayhi salatu wassalam. Ansonsten darf man natürlich in der Sajda immer Dua sprechen, wie man möchte. Es gibt kein bestimmtes, nachdem du subhanahu rabbi al-a'la gesagt hast, im Fardgebet darfst du auch Dua sprechen, wie du möchtest. Und hier in diesem freiwilligen Sajda haben auch manche Ulama erlaubt, dass du irgendetwas sagst. Weil die Sajda ist an sich freiwillig, dann ist auch das Dua diesbezüglich darin freiwillig. Wallahu a'lam. Eine Frau, die Sajda machen möchte, außerhalb des Salah, für sie ist es eine Art Vollkommenheit, wenn sie dabei ihren Hijab trägt. Aber sie ist nicht dazu verpflichtet. Diese Sache, warum sagen manche Ulama, sie sollen ihren Hijab tragen? Weil manche Gelehrte betrachten die Sajda als einen Teil des Salah. Deswegen geben sie ihm alle Regeln, die das Salah auch zusteht. Aber das haben wir nicht gemacht, und deswegen sagen wir auch prinzipiell, dass es nicht verlangt ist. Deswegen wäre es ein Widerspruch, wenn man zum Beispiel sagen würde, man muss Wudu haben, aber braucht keinen Hijab tragen. Oder umgekehrt, ja. Weil entweder betrachtest du es als eine Form des Salah, dann wendest du alle Regeln des Salah darauf an, oder du betrachtest es nicht als eine Form des Salah, dann brauchst du auch die Regeln des Salah darauf nicht anwenden. So viel zur Sajdat Tilawa. Es gibt jetzt eine zweite Form, die an dieser Stelle angebracht ist zu erwähnen. Das ist die sogenannte Sujud al-Shukr oder Sajdat al-Shukr. Und dabei geht es um die Niederwerfung aus Dankbarkeit. In diesem Fall, liebe Geschwister, geht es darum, dass wenn einem Muslim etwas Gutes passiert, wenn Allah Azzawajal ihm eine auffallend neue Ni'ma zuteil hat kommen werden lassen. Ich sage extra auffallend neu, weil Allah Azzawajal überschüttet uns mit Ni'ma Tag und Nacht. Das ist aber nicht Anlass dafür, Sujud zu machen, sonst wären wir nur damit beschäftigt. Sondern wenn einem etwas auffallend Neues passiert, eine neue Ni'ma passiert, wie jemand, dem zum Beispiel ein Kind geboren worden ist, oder jemand, der eine Arbeit gefunden hat, oder jemand, der seine Schulden beglichen hat, was auch immer, diese Arten von Ni'ma, ist es für sie, dann ist es für ihn gesetzlich, dass er sich niederwirft aus Dankbarkeit. Und das ist es auch, diese Form der Dankbarkeit ist auch zurückzuführen auf Dawud a.s. und auch auf den Propheten a.s. Salatu. Und was wir gesagt haben über die Niederwerfung bei der Rezitation, ist das gleiche, dafür gelten die gleichen Regeln wie auch für die Niederwerfung aus Dankbarkeit. Wobei bei der Niederwerfung aus Dankbarkeit ist nichts überliefert worden an bestimmten Bittgebeten. Also wir kennen kein bestimmtes Bittgebet, das man spricht in diesem Fall. Deswegen ist es einem freigestellt und man darf jedes Form von Dua sprechen und Lobpreisung sprechen. Und natürlich ist es angebracht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dankt und lobt in dieser Sajda. Deswegen, wenn man sagt subhanahu wa ta'ala, ist das natürlich mehr als angebracht. Die Sajdat Shukr hat aber nichts im Salah verloren. Sajdat Shukr hat nichts im Salah verloren. Das heißt also, wenn du im Salah bist und du eine gute Nachricht erhältst, ist es nicht für dich gesetzlich, dass du dich in diesem Fall niederwirfst. Denn das ist eine zusätzliche Handlung, die nicht zum Salah gehört und würde zur Ungültigkeit deines Salah führen. Im Gegensatz zur Sajda Tilawa, warum? Weil die Tilawa Sajda folgt der Koranlesung. Ist abhängig von der Koranlesung. Die Koranlesung ist Teil des Salah. Nachdem wir nun über verschiedene Muqayyad Nafila-Gebete gesprochen haben, das waren die Gebete, die auf bestimmte Ursachen, bestimmte Zeiten zurückzuführen sind, ist es angebracht, an dieser Stelle zu sprechen über diejenigen Salah, über diejenigen Gebete, über diejenigen Zeiten, Entschuldigung, zu denen das Beten beziehungsweise das freiwillige Beten verboten worden ist. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat uns drei Zeiten genannt, zu denen man kein freiwilliges Salah verrichten darf. Und zwar die drei Zeiten sind, wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne, also beim Sonnenaufgang, ich sage mal allgemeiner, beim Sonnenaufgang, beim Sonnenuntergang und wenn die Sonne im Zenit steht, das heißt am höchsten Punkt des Himmels steht. Wenn wir es aufsplitten, dann kommen wir insgesamt auf fünf Zeiten, weil die verbotene Zeit nach dem Fajr-Gebet beginnt direkt nach dem Fajr-Gebet und endet erst nach dem Sonnenaufgang. Insofern haben wir zwei Phasen, die Phase vor dem Sonnenaufgang und die Phase des Sonnenaufganges an sich. Dadurch ist eins mehr geworden. Und das gleiche beim Sonnenuntergang. Das heißt also, der Sonnenuntergang an sich ist eine Phase, die verboten ist zu beten, in der es verboten ist zu beten. Und der zweite Fall ist die Zeit nach dem Asr-Gebet bis zum Sonnenuntergang. Und insofern haben wir insgesamt 5 Zeiten, in denen es verboten ist, zu beten. Und Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, er sagte, einige Leute, mit denen man zufrieden ist, unter ihnen Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, und er ist mir von allen am liebsten, bezeugen, dass der Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, man darf nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgeht, nicht beten. Und auch nicht nach dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergeht. Subhanallah, wie Allah Azza wa Jalla, der allmächtige Herr, uns erlaubt zu beten, wann er will, und wir uns verbietet zu beten, wann er will. Und das zeigt, dass der Muslim sich Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ergibt. Denn wenn es nach der Logik des Menschen ginge, dann würde er sagen, warum sollte das Beten verboten sein? Das Beten ist etwas Gutes und zu jeder Zeit etwas Vernünftiges. Aber wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, dann schalten wir jede Vernunft, legen wir jede logische, sagen, Begründung beiseite, solange sie dem widerspricht, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und natürlich, selbstverständlich, die gesunde Vernunft, die gesunde Logik kann niemals dem widersprechen, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Nur manchmal hat es den Anschein, dass man vernünftig denkt. Und wenn es man denkt, dass man vernünftig denkt, es aber einem Nass, einer klaren Aussage Allahs oder seines Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, dann weiß man, dass man unvernünftig gedacht hat. Ebenso berichtet uns Uqba radiallahu ta'ala anhu, er sagte, zu 3 Zeiten hat uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sowohl verboten zu beten, als auch unsere Toten zu begraben, während die Sonne beginnt aufzugehen, bis sie hochgestiegen ist. Wenn die Sonne oben steht, bis sie sich neigt, und wenn die Sonne beginnt unterzugehen, bis sie untergegangen ist. Das sind die verschiedenen das sind die verschiedenen Zeiten, zu denen das Salat verboten ist, zu beten. Wir reden, liebe Geschwister, zu diesen Zeiten reden wir von den freiwilligen Gebeten. Wir reden von den freiwilligen Gebeten. Warum? Weil automatisch, weil wir haben ja gesagt, der Prophet sagt, la salata ba'da al-Asr, kein Gebet nach dem Asr-Gebet. Nach dem Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist, was für ein Salat gibt es da? Es gibt keine Frage, gibt kein Fardgebet, es gibt kein Pflichtgebet zu dieser Zeit. Deswegen, dieser Hadith dreht sich um die freiwilligen Gebete. Also genauso, la salata ba'da al-Fajr, hatta tashruq al-Shams, kein Gebet nach dem Fajr-Gebet, bis die Sonne aufgegangen ist, das ist auch, dreht sich um die freiwilligen Gebete, weil nach dem Fajr-Gebet, nach dem Fard-Fajr-Gebet gibt es kein freiwilliges Gebet. Und deswegen beginnt auch die Zeit des Freiwilligen, deswegen beginnt auch für dich die verbotene Zeit erst, wenn du dein Fard-Gebet verrichtet hast. Vorher beginnt ja die Zeit noch gar nicht. Insofern, um die Zeiten noch einmal zu verstehen, erstens haben wir, wenn wir vom Tagesanfang beginnen, haben wir, nachdem du dein Morgengebet verrichtet hast, dein Fardgebet verrichtet hast, beginnt die verbotene Zeit, bis die Sonne um einen Speer aufgegangen ist. Das heißt, bis die Sonne sich ein wenig von der Erdoberfläche, gemäß dem, was man sieht, mit dem Auge, erhoben hat. Das heißt, etwa 5 Minuten wartest du nach dem Sonnenaufgang und dann, inshallah ta'ala, darfst du wieder beten. Das ist die erste Phase, beziehungsweise es sind schon 2 Phasen. Erste Phase, und wir wollen auch darauf achten, dass es 2 Phasen sind, weil das für uns echt eine wichtige Rolle spielt. Die erste Phase ist also nach dem Fardgebet, bis die Sonne beginnt aufzugehen. Zweite Phase, sobald die Sonne am Aufgehen ist. Die dritte Phase ist, beginnt kurz vor dem Dhuhr-Gebet, kurz vor der Dhuhr-Zeit. Das heißt, wann beginnt die Dhuhr-Zeit? Die Dhuhr-Zeit beginnt, sobald die Sonne den obersten Punkt des Himmels verlassen hat und Richtung Westen geht wieder. Sie beginnt im Osten, geht sie auf, und sobald sie ganz oben ist, dann ist die verbotene Zeit. Und sobald sie sich von der obersten Stelle nach weiter bewegt in Richtung Westen, ist die Zeit vorbei. Und diese Phase, also kann man sagen, auch etwa hier 5 Minuten oder 7 Minuten vor dem Dhuhr-Gebet beginnt diese verbotene Zeit. Das ist die dritte Zeit. Die vierte Zeit ist also, sobald du dein Asr-Gebet verrichtet hast. Wenn du dein Asr-Gebet verrichtet hast, beginnt die vierte Zeit und sie endet, sobald die Sonne beginnt unterzugehen. Sobald die Sonne untergeht, beginnt die fünfte Zeit und sie endet, sobald die Sonne untergegangen ist. Das sind die verschiedenen Zeiten. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, dass solltest du 5 Minuten vor Sonnenaufgang aufwachen, weil du dein Fajr-Gebet nicht verrichtet hast. Darf man dann sein Fard-Gebet verrichten, 5 Minuten bevor die Sonne aufgegangen ist? Nein, natürlich darf man sein Fard-Gebet verrichten. Warum? Weil die verbotene Zeit hat noch gar nicht begonnen. Die verbotene Zeit beginnt erst wann? Nach dem Fard-Gebet, richtig? Was ist aber, wenn man während des Sonnenaufganges aufwacht? Darf man dann sein Gebet verrichten? Antwort lautet nein. Warum? Weil die Zeit ist schon abgelaufen und deswegen ist es jetzt keine Fajr-Zeit mehr für dich. Deswegen wartest du, bis die Sonne ganz aufgegangen ist und dann darfst du dein Fard-Gebet nachholen. Solltest du aber in der Zeit, das ist, was sich für die Fard-Gebete ergibt, für die Nafila-Gebete, solltest du ein freiwilliges Gebet verrichten möchten, nach dem Asr-Gebet, sagen wir dir, das ist für dich verboten. Das ist für dich haram, nach dem Asr-Gebet und nach dem Fajr-Gebet ein freiwilliges Salah zu verrichten. Beispiel dafür, jemand sagt, ich möchte 2 Raka'a für Allah verrichten, um mich Allah zu nähern, nach der Asr-Zeit. Sagen wir ihm, nein, Achi, darfst du nicht. Und du wirst dafür belohnt, dass du dieses Salah unterlässt. Zweites Beispiel, jemand sagt, ich möchte, dass meine Sünden vergeben werden, deswegen mache ich Wudu und nach dem Wudu möchte ich 2 Raka'a Sunnah beten. Sagen wir, nein, das ist verboten, weil das ist jetzt eine verbotene Zeit. Drittes Beispiel, jemand betritt die Moschee nach der Asr-Zeit oder nach der Fajr-Zeit, nachdem er, also ich meine, nachdem der Asr-Gebet verrichtet hat, beziehungsweise nachdem er das Fajr-Gebet verrichtet hat und sagt, ich möchte jetzt Tahiyyatul Masjid beten. Das heißt, die Moschee-Begrüßungsgebet, sagen wir, nein, das darfst du nicht, das ist jetzt eine verbotene Zeit. Also jedes dieser freiwilligen Gebete darf man nicht zu diesen Zeiten verrichten. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Worüber es, also in der Phase nach dem Fard-Gebet, bis die Sonne aufgeht, beziehungsweise bis die Sonne untergeht, diese Phase, das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, wie gerade eben gesagt, dass man diese Zeit keine freiwilligen Gebete verrichten darf. Allerdings, während die Sonne aufgeht und während die Sonne untergeht, das ist eine Phase, und während die Sonne oben ist, am höchsten Punkt, das ist eine Phase, über der mehr als ein Gelehrter gesagt hat, dass das bei allen Ulama, rahimahumullah ta'ala, haram ist, da freiwillige Gebete zu verrichten. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ja gerade diese Zeiten für verboten erklärt, weil er sagte, dass zu dieser Zeit, wenn man sich zu dieser Zeit niederwirft, wirft man sich in Wirklichkeit für den Shaitan nieder. Wirft man sich in Wirklichkeit für den Shaitan nieder. Auch wenn man das nicht sehen kann, das gehört zu Al-Ghaib. Der Prophet sagt, dass an dieser Zeit, der Stelle, zu dieser Zeit erscheint nämlich der Shaitan am Horizont mit seinen beiden Hörnern und du wirfst dich dann für ihn nieder. Und das darfst du nicht machen. Und die Zeit, das heißt der Sonnenaufgang, Untergang, und wenn sie im Zenit steht, deswegen ist die ganze verbotene Zeit überhaupt für verboten erklärt worden. Die Zeit vorher ist quasi wie eine Art Sicherheitsrahmen, damit man überhaupt gar nicht in die verbotene Zeit fällt. Denn manchmal in der Scharia wird eine Sache verboten, weil sie an sich verboten ist. Wie in diesem Fall, sich niederzuwerfen für den Shaitan. Der zweite Fall ist, dass etwas verboten wird, weil es zu Verbotenen führen kann. Und das ist in diesem Fall die gesamte Zeit nach dem Fard-Gebet bis zu dem eigentlichen Verbot. Bis zu dem eigentlichen Verbot. Ja? Das heißt nicht, dass das eine eigentlich nicht verboten, nein, beides ist verboten. Aber das eine ist verboten an sich und das andere ist verboten aufgrund des eigentlichen Verbotes. Und das finden wir auch zum Beispiel, wenn man andere Sachen betrachtet, wie zum Beispiel Beim Zinsverboten findet man das. Es gibt manchmal Dinge, die sind verboten, weil die Zinsen sind. Es gibt auch Dinge, die verboten sind, weil die zu Zins führen. Manchmal werden Dinge verboten, und da hat man nicht als Muslim das Recht zu sagen, aber in meinem Fall hat das nicht zu dem Verbotenen geführt. Nein, es ist verboten, weil es zu Verbotenen führen kann. Und weil Allah in seinem Gesandt natürlich das Verboten erklärt hat. Genau das Gleiche zum Beispiel, warum hat die Scharia dem Muslim verboten, eine Frau anzuschauen, die er nicht anschauen darf? Nicht, weil das Anschauen an sich die Sünde schon ist. Natürlich ist, Entschuldigung, es ist natürlich schon die Sünde, aber das ist nicht die eigentliche Sünde, weswegen es verboten worden ist, sondern Al-Zina, wal-Iyadhu Billah, das ist die eigentliche Sünde, die verboten worden ist. Und das andere führt dazu. Das andere führt dazu. Und deswegen, wie gesagt, gibt es manchmal Verbote, die verboten werden an sich, aufgrund der Sache an sich. Und manchmal werden Dinge verboten aufgrund einer anderen Sache, die die eigentliche Ursache des Verbotes ist. Und das Gleiche haben wir hier bei den verbotenen Zeiten. Und deswegen ist die eine Sache zweifellos bei allen Ulama, rahimahullah ta'ala, verboten. Und das andere, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber wir haben gesagt, die Mehrheit der Ulama, rahimahullah, haben das Verbot. Wer es noch ein bisschen genauer erfahren möchte, das war jetzt die grobe Einteilung, wie gesagt, während Sonnenaufgang, Untergang und während die Sonne am höchsten Punkt steht, ist es absolut verboten zu beten, quasi wenn du in die Moschee reinkommst, kurz vor Maghrib-Gebet, es war noch kein Adhan, aber gleich ist Adhan von Maghrib, zu der Zeit darfst du den Salat nicht verrichten. Was sollst du machen? Setz dich einfach hin. Das gleiche gilt nach dem, kurz vor dem Sonnenaufgang. Und die Gebete, die freiwilligen Gebete, die auf eine Ursache zurückzuführen sind, sind von dreierlei Art. Entweder die Ursache, weswegen ich das Gebet verrichten möchte, geht dem Gebet voraus, oder sie findet statt, während ich bete, oder sie findet statt, nachdem ich mein Gebet verrichtet habe oder begonnen habe zu verrichten. Erste Beispiel, wenn die Ursache vorausgeht. Man macht Wudu und dann möchte man zwei Rak'ah verrichten. Das heißt, der Grund, warum man Wudu gemacht hat, waren die zwei Rak'ah vorher, richtig? Das ist es, wo ich gesagt habe, dass die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, es verboten haben, zu einer verbotenen Zeit zu beten. Wenn man sagt, die Mehrheit, dann wissen wir, es gibt auch andere, aber man ist auch nicht schlecht zu wissen, dass es andere Ansichten gibt, damit man jemandem nicht das Übel nimmt, obwohl er es anders gelernt hat, aus diesem Grund. Der zweite Fall ist, dass die Ursache während des Salat stattfindet. Das heißt, der Grund, warum ich bete, der findet gerade jetzt statt, während ich bete. Was für ein Beispiel haben wir dafür? Ein klassisches Beispiel dafür ist das Gebet bei Sonnen- und Mondfinsternis. Weil die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis an sich ist der Grund, warum ich bete. Richtig? Diese zweite Kategorie ist ebenfalls der Grund, für die zweite Kategorie, das heißt, wenn die Ursache stattfindet, während ich bete, wenn die Ursache während des Gebets stattfindet, das ist ebenfalls, bei der Mehrheit der Ulama, darf man das Gebet zu dieser Zeit nicht verrichten, zu einer verbotenen Zeit. Der dritte Fall, und das ist ja natürlich, logischerweise ist das beim, der dritte Fall ist, wenn die Ursache nach dem Gebet quasi stattfindet oder nachdem ich begonnen habe, das Gebet zu verrichten. Und das ist, Beispiel dafür ist Istikhara-Gebet. Weil das Istikhara-Gebet, warum mache ich das Istikhara-Gebet? Wegen dem Dua. Ich möchte Istikhara beten, weil ich ein Dua sprechen möchte. Dieses Dua spricht man nach manchen Gelehrten nach dem Salah, manche am Ende des Salah. Und bei diesem Fall gibt es kein, Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, dass das zu einer verbotenen Zeit nicht verrichtet werden darf. Also haben wir zwei Situationen, wo es bei allen Gelehrten verboten ist. Erstens, während Sonnenaufgang, Untergang und während die Sonne am höchsten Punkt steht, alle diese alle freiwilligen Gebete. Und zweitens, das Gebet, dessen Ursache nach dem Salah stattfindet, zu jeder verbotenen Zeit. Das sind die zwei Punkte, über die, weil manche Geschwister, die sagen, dass man beten darf zu verbotenen Zeiten, wenn es eine Ursache gibt, sie machen einen Fehler in dieser Hinsicht. Sie sagen, ich bete zu der verbotenen Zeit, weil ich habe gelernt, dass Gebete zu bestimmten aufgrund bestimmter Ursachen erlaubt sind zu verbotenen Zeiten, nach manchen Gelehrten. Das stimmt, nach manchen Gelehrten, aber nicht in diesen Phasen, nicht in diesen Situationen, wo ich gesagt habe, dass die Gelehrten sich darüber einig sind. Dann jemand kommt zu dir und sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat doch den Leuten als einmal zwei Leute das Fajr-Gebet nicht verrichtet haben in der Gemeinschaft, hat er sie gefragt, warum habt ihr nicht uns gebetet? Da haben sie gesagt, weil wir schon zu Hause gebetet haben. Besser gesagt, an unserem Rastplatz gebetet haben. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr aber in die Moschee kommt und die Gemeinschaft hat schon gebetet, dann betet noch einmal mit, dann wird es euch als freiwilliges Gebet aufgeschrieben. Sagen Sie jetzt doch ein Beispiel dafür, dass das doch ein Beweis für die Ansicht, dass man auch freiwillige Gebete zu verbotenen Zeiten beten darf, wenn es einen Grund gibt. Und wir sagen, dieses Argument stimmt nicht. Warum? Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird als freiwilliges Gebet aufgeschrieben. Richtig. Weil er hat ja schon sein Fardgebet verrichtet. Aber er hat es ihnen angeordnet, es zu machen. Das heißt, die Erfüllung dieses Gebotes ist Pflicht für sie und trotzdem wird das Gebet als freiwilliges berechnet. Insofern haben wir keinen Konflikt mit der Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Dann, liebe Geschwister, nachdem wir gelernt haben, alhamdulillah, wie man die einzelnen Gebete verrichtet und welche Gebetsarten es gibt, und über die verbotenen Zeiten dann gesprochen haben, gehen wir über zum nächsten Kapitel, bei dem es um das Gemeinschaftsgebet geht. Zunächst einmal, mit dem Gemeinschaftsgebet meinen wir, dass wir, dass mindestens zwei Muslime zusammen einen Salah verrichten, wobei der eine den anderen anführt. Der eine ist der Imam und alle anderen, die hinter ihm beten, sind die Ma'mum. Imam bedeutet Anführer oder Führer, sprachlich gesehen, oder derjenige, der vorne steht, kommt von Amam. Amam heißt vorne. Und Ma'mum ist der Angeführte. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind sich über die Gesetzlichkeit des Gemeinschaftsgebetes einig. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit darüber, weil der edle Koran al-Karim deutlich darauf hinweist, sowohl spricht der Koran die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam an, als auch berichtet er uns über die Völker, die vor uns gelebt haben, dass sie auch in der Gemeinschaft teilweise die Gebete verrichtet haben. Und zwar gibt es eine Ayah im Koran, wo Allah spricht über die Kinder Israels und er sie zu ihnen sagt, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Das heißt, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat und verneigt euch mit den sich Verneigenden. Und verneigt euch mit, das heißt zusammen mit den sich Verneigenden. Das heißt, macht Rukur zusammen mit den anderen. Und das ist eine Anordnung zum Gemeinschaftsgebet nach einer Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Und warum ist dieses auch ein Argument, weil könnte jemand ja sagen, was hat das mit uns zu tun? Es geht ja um die Kinder Israels. Wir sagen, weil die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, lehren uns, dass gemäß der richtigeren Ansicht unter den Usul-Gelehrten, das Gesetz der Völker vor uns auch Gesetz für uns ist, solange unser Gesetz ihrem Gesetz nicht widerspricht. Wenn also Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns berichten über ein Gesetz, das es zur Zeit von Musa oder Isa oder Ibrahim oder irgendeinem anderen Propheten sallallahu alaihi wa ajma'in gegeben hat, dann ist das für uns ebenfalls Gesetz. Unter einer Bedingung, unser Gesetz darf diesem nicht widersprechen. Wenn es unser Gesetz ihm widerspricht, dann natürlich gilt unser Gesetz. Denn Allah Azza wa Jal sagte, dass er jeder Gemeinschaft ein eigenes Gesetz gegeben hat. Allah sagt in Surah Shura, dass er jeder Gemeinschaft ein eigenes Scharia, ein eigenes Gesetz gegeben hat. Und deswegen ist dieses, die Ayah, die wir erwähnt haben, gerade aus Surah Al-Baqarah 243, ein Argument für diese Angelegenheit. Taban, für das Gemeinschaftsgebet gibt es zahlreiche Weisheiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, immer unsere Gebete in der Gemeinschaft zu verrichten. Und jemand, der darauf achtet, dass sein Salah in der Gemeinschaft verrichtet wird, er merkt, wie sein Iman stark ist. Weil das Salah ist Iman. Und das Salah, wenn es verrichtet wird, es ist die zweite Säule des Islam, wenn man darauf achtet, dann wird man eher auf alle anderen Dinge in der Religion achten. Und wer sein Gebet vernachlässigt, wird am ehesten auch seine anderen Pflichten der Religion vernachlässigen. Und deswegen, wer das Gebet auf die schönste und beste Art und Weise verrichtet, der steigt auf zu der Stufe des Ihsan. Und die Berichte über das Gemeinschaftsgebet sind so zahlreich, dass wir sie natürlich nicht alle aufzählen können, aber es reicht schon aus, dass Allah Azza wa Jal nicht nur uns dazu aufgefordert hat, sondern auch die Menschen schon vor uns dazu aufgefordert hat. Denn dieses Gemeinschaftsgebet bindet die Gemeinschaft, vereint die Herzen untereinander, denn jeder von uns hat dadurch das Gefühl, dass sein Bruder ihm einen Gefallen getan hat. Denn jeder Bruder, der zum Gebet erscheint, ist Grund dafür, dass der andere ein Salah verrichtet, das noch wertvoller ist, als wenn er es alleine verrichtet hätte. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat uns mitgeteilt, dass je mehr Leute in der Gemeinschaft beten, desto wertvoller ist das Salah, das wir verrichtet haben. Deswegen tut jedem anderen einen Gefallen und jeder von uns ist nach Allah subhanahu wa ta'ala jedem einzelnen Bruder dankbar, der zum Gebet gekommen ist. Das Gemeinschaftsgebet, liebe Geschwister, in der Moschee wird in der Regel einmal mit dem Imam der Moschee verrichtet. Manchmal geschieht es aber, dass man nach der Gebetsgemeinschaft erst die Moschee betritt und man ist nicht nur alleine, sondern es gibt auch eine zweite oder dritte Person, die auch das Gemeinschaftsgebet verpasst hat. Ist es in diesem Fall gesetzlich und gut, dass die eine zweite Gemeinschaft bilden und ein Gemeinschaftsgebet verrichten, oder sollte jeder alleine beten? Und zweifellos sollten die Leute eine Gemeinschaft bilden und eine zweite Gemeinschaft verrichten. Denn es gibt zahlreiche Belege dafür, dass das Gebet in der Gemeinschaft wertvoller ist als das Gebet, wenn man es alleine verrichtet. Und das trifft auf die erste Gemeinschaft zu, als auch auf die zweite Gemeinschaft zu, als auch die dritte Gemeinschaft zu. Denn sobald Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns sagen, dass ein Gemeinschaftsgebet wertvoller ist, gibt es keinen Grund, die zweite Gemeinschaft oder die dritte Gemeinschaft von diesem allgemeinen, von dieser allgemeinen Aussage, von dieser armen Aussage auszunehmen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass das Gebet in der Gemeinschaft bis um 27 Stufen wertvoller ist als das Gebet, wenn man es alleine verrichtet. Das ist Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala. Das heißt, auch wenn ich in der zweiten Gemeinschaft bete, sollte dieser Hadith dafür gelten. Es gibt keinen Grund dafür, diesen Hadith davon auszunehmen. Und es gibt auch einen deutlichen Beweis extra dafür, den wir jetzt eigentlich nicht mehr brauchen, weil die allgemeinen Hadithe reichen uns, aber es gibt trotzdem noch einen deutlichen Hadith. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal einen Mann sah, der allein betete. Das heißt, offensichtlich haben sie gebetet und dann betete eine Person allein, weil es zu spät kam. Dann sagte er, will nicht jemand ihm eine Spende geben, indem er mit ihm betet? Will nicht jemand ihm eine Spende geben, indem er mit ihm betet? Und so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies als eine wunderbare Tat angesehen, da er Grund dafür ist, dass der andere ein Gemeinschaftsgebet dadurch erhält. Dieser Hadith ist ein deutlicher Beleg für diese Ansicht, die wir eben gesagt haben. Der Einwand von manchen Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass es hier um einen freiwilligen Spender geht, ist ein schwacher Einwand und ist kein Grund, hier von einem Spezialfall zu sprechen. Denn das Spezialfall habe ich als Khas. Also manche Gelehrte haben gesagt, das ist ein Khas-Beweis und er ist zu speziell, als ihn anzuwenden auf den Fall, den wir wollen. Denn sie sagen, in diesem Fall hat jemand ein Fardgebet verrichtet und dann kam jemand dazu, hat ihm freiwillig mit ihm mitgebetet. Und sie sagen, der Fall, den wir aber betrachten wollen, ist, dass alle Leute, die beten, zusammen ein Fardgebet verrichten. Und wir sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden. Und dieser Hadith von Abu Sa'id al-Khudri als ein Khas-Beweis zu deklarieren, ist falsch und schwach. Warum? Weil man unter den Usul-Gelehrten, rahimahumullah, erst dann von Khas, das heißt von Spezialfällen, spricht, wenn dieser spezielle Fall dem allgemeinen Prinzip widerspricht. Wenn dieser spezielle Fall dem allgemeinen Prinzip widerspricht. Was ist das allgemeine Prinzip? Das allgemeine Prinzip ist, dass das Gemeinschaftsgebet wertvoller ist als alleine. Das ist das allgemeine Prinzip, das arme Prinzip. Egal ob die erste Gemeinschaft, zweite Gemeinschaft, ob du freiwillig betest, Fardgebet verrichtest, das ist das allgemeine Prinzip. Und jetzt kommt ein Hadith, der keinen Spezialfall darstellt, sondern es ist lediglich ein Beispiel aus diesen allgemeinen Hadithen. Deswegen nennt man das nicht Khas, sondern es ist einfach ein Beispiel von vielen Beispielen. Und deswegen ist dieser Hadith ein deutlicher Beweis für diese Ansicht. Natürlich, warum haben manche Ulama, rahimahumullah, gesagt, dass die zweite Gemeinschaft nicht erlaubt ist? Weil sie Angst vor einer Fitna hatten. Das heißt, sie hatten Angst davor, dass manche Leute das Gebet hinter dem Imam absichtlich unterlassen, weil sie ihn nicht mögen oder weil sie mit ihm in bestimmten Angelegenheiten nicht einverstanden sind. Und deswegen wollten sie sich spalten und eine zweite Gemeinschaft bilden. Das ist natürlich verboten, hat aber nichts mit der ursprünglichen Thematik an sich zu tun. Das heißt also, wenn ein Gelehrter so eine Sache verbietet, aus einem bestimmten Grund, dann ist es kein Grund dafür zu sagen, dass die zweite Gemeinschaft nicht gültig ist oder nicht gesetzlich ist. Wenn wir über das Gemeinschaftsgebet reden, dann ist folgender Fall auch wichtig zu betrachten. Jemand betet freiwillig und während er freiwillig betet, wird die Iqama zum Gemeinschaftsgebet ausgerufen. Sprich, oder Beispiel, du kommst in die Moschee hinein und du denkst, dass du noch genug Zeit hast, ein freiwilliges Gebet zu verrichten und deswegen betest du 2 Rak'a Tahiyatul Masjid. Und während du 2 Rak'a betest, wird die Iqama ausgerufen, weil der Imam die Moschee betreten hat. Und die Frage ist jetzt, was sollst du machen? Sollst du dein Salah zu Ende beten oder sollst du dein Gebet abbrechen und mit dem Imam beten? Das ist eine Sache, die sehr häufig passiert, häufiges Problem darstellt, sagt man auf Arabisch, nennt man Ammat Bihil Balwa. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem deutlichen Hadith, إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Das heißt, wenn die Iqama des Salah, das heißt des Fard Salah ausgerufen wird, darf man kein Salah verrichten, außer das Vorgeschriebene, außer das Pflichtgebet. Dieser Hadith, liebe Geschwister, sagt deutlich, dass man nicht beten soll freiwillig, während die Iqama zum Fardgebet ausgerufen wird. Und der Sinn dahinter ist deutlich. Der Sinn dahinter ist, es macht keinen Sinn, dass man freiwillig betet, während ein Fardgesalah verrichtet wird. Es macht keinen Sinn, dass man sich mit einer freiwilligen Tat beschäftigt, obwohl die andere Tat viel wertvoller ist. Und deswegen geht es hier nicht um den Ausruf der Iqama, sondern geht um das Salah an sich. Deswegen sagen die Ulama, rahimahumullah ta'ala, solltest du, während die Iqama ausgerufen wird, sowieso gleich dein Gebet beenden, weil du so schon bei At-Tahiyyatu Lillah bist, dann betest du dein Gebet noch zu Ende. Ansonsten, wenn du es verpasst, dann einen Teil deines Fard-Salah zu verrichten, dann wirst du eine Belohnung verpassen, die es sich nicht lohnt, zu unterlassen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns deutlich darauf hingewiesen, dass das erste Allahu Akbar vom Salah, das nennt man Tahrim Takbir, große Bedeutung hat und großen Wert hat. Deswegen ist es schade, wenn man diese Belohnung verpasst und unterlässt, weil man sagt, ich möchte mein Nafile-Gebet zu Ende verrichten. Dein Nafile-Gebet kannst du anders mal nachholen. Und deswegen, und außerdem hast du dein Nafile-Gebet abgebrochen für etwas Besseres. Deswegen gibt es keinen Grund zu sagen, ich bete mein freiwilliges Gebet einfach weiter, auch wenn das Fardgebet schon begonnen hat. Wie bricht man sein Nafile-Gebet ab? Man bricht sein Nafile-Gebet ab, liebe Geschwister, indem man Assalamu alaikum sagt, wie man immer auch Assalamu alaikum sagt, wenn man seinen Salah beendet. Und das ist auch die richtige Ansicht von den Ulama. Man geht nicht einfach aus dem Gebet raus. Denn wenn du einfach aus deinem Gebet rausgehst, dann hast du diesem Hadith zuwidergehandelt, Hadith Ali radiallahu anhu. Und zweitens geht deine Belohnung dadurch verloren vom Salah. Aber wenn du dein Gebet ordnungsgemäß beendest und sagst Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah, dann erhoffen wir uns bei Allah Azza wa Jal, dass er uns die Belohnung des Salah bis zu diesem Zeitpunkt gut schreibt. Und deswegen soll man dringend sein Salah nur beenden, indem Assalamu alaikum rahmatullah mindestens einmal nach rechts sagt und dann geht man in das Gebet der Gemeinschaft rein. Wir haben vorhin erwähnt, dass das erste Takbir vom Salah große Bedeutung hat. Warum? Weil die vollkommenste Belohnung erhält man, wenn man das Salah von Anfang bis zum Ende verrichtet hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem alten Hadith, wer für Allah 40 Tage lang in der Gemeinschaft betet, und den ersten Takbir erwischt, dem werden zwei Befreiungen gut geschrieben. Vor der Hölle und vor der Heuchelei. 40 Tage erwischst du mit dem Imam alle 5 Gebete beim ersten Allahu Akbar. Das heißt, während er Allahu Akbar sagt, stehst du schon in der ersten Reihe. Wenn du das schaffst, und das ist eine anstrengende Angelegenheit, große Motivation sollte jeder Muslim haben, besonders im Ramadan, so etwas zu erreichen. Oder wenn er frei hat, mehrere Wochen, dass er versucht, diese große Belohnung zu erhalten. Eine Befreiung von der Hölle und eine Befreiung von der Heuchelei. Wer das schafft, ist weder ein Höllenbewohner noch ein Heuchler. Und diese Belohnung erhält man nur, wie gesagt, wenn man den ersten Takbir mit erwischt. Deswegen, die Leute, manche Leute nehmen solche Sachen auf die leichte Schulter, indem sie sagen, ich möchte echt meinen Nafila zu Ende beten und danach Fard beten. Diese Takbir am Anfang, du weißt nicht, welche Belohnung dir bei Allah subhanahu wa ta'ala dadurch entgeht. Wenn man während dieser 40 Tage verreist, dann ist der Imam deiner Reisegruppe dein Imam, mit dem du dieses Gebet verrichtest. Das heißt also, wenn du unterwegs mit einer Reisegruppe bist und ihr betet zusammen das Gemeinschaftsgebet und du erwischst es ab dem ersten Takbir, dann wird dadurch, inshallah, deine 40 Tage werden dadurch nicht unterbrochen. Und entscheidend, der schwierigste Zeitpunkt, an dem du diesen Ihram-Takbir erwischst, ist, sobald der Imam die Fatiha beginnt zu lesen. Das heißt, wenn der die Fatiha beginnt zu lesen, dann hast du den Ihram-Takbir verpasst. Wenn du danach erst also Allahu Akbar sagst. Und bei freiwilligen, bei leisen Gebeten schätzt du ab. Das heißt, wenn der Imam normalerweise für sein Istiftah-Dua Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk 5 Sekunden braucht, dann weißt du, dass du nach 5 Sekunden diese gewaltige Belohnung verpasst. Und manche Leute versuchen das, und dann ab dem 35. Tag oder ab 39. Tag passiert es dann, dass sie den einen Salah verpassen und dann dürfen sie die Zahl von neu beginnen zu zählen. Und deswegen ist es keine einfache Angelegenheit. Möge Allah Azza wa Jalla mir und euch diese Sache gut schreiben, inshallah ta'ala. Im Gemeinschaftsgebet, liebe Geschwister, oder zu einer Angelegenheit des Gemeinschaftsgebetes zählt, inshallah ta'ala. Und wir haben noch, inshallah ta'ala, nicht mehr viel vor uns und noch ein paar, zwei, drei Themen, inshallah ta'ala, sind wir fertig. Dass man einen Imam hat, das heißt, einen Anführer hat im Salah. Und wenn man einen Anführer hat im Salah, kann es nicht sein, dass man etwas macht, bevor der Anführer es vorgemacht hat. Dann hast du deinem Imam zuwidergehandelt, weil er macht es vor und du machst ihn nach. Du hast also deinen Imam übergangen, wenn du etwas vor ihm gemacht hast. Wenn man etwas macht, bevor der Imam etwas gemacht hat, das heißt, wenn man, und hier geht es natürlich um Positionen, es geht hier um Positionen, das Stehen ist eine Position, das Verbeugen ist eine Position, das Erheben draußen, Stehen ist eine Position, dann Niederwerfen Position, Sitzen ist eine Position, und zweite Niederwerfungsposition, das Team ist eine Position. Diese verschiedenen Säulen des Gebetes, wenn man seinem Imam zuvorkommt, kommt es darauf an. Erster Fall. Du kommst deinem Imam mit Allahu Akbar, dem ersten Tahrim, Takbir, zuvor. In diesem Fall ist dein Gemeinschaftsgebet ungültig geworden. Wenn du Allahu Akbar am Anfang sagst, bevor der Imam Allahu Akbar gesagt hast, dann welchem Imam folgst du? Du kannst keinem Imam folgen, wenn du Allahu Akbar sagst, wenn er noch nicht angefangen hat. Das ist der erste Fall. Die allermeisten Ulama sagen, in diesem Fall ist das Gemeinschaftsgebet fasid, also ungültig. Der zweite Fall ist, dass man vor dem Imam in eine andere Position geht. Das heißt zum Beispiel, vor dem Imam bist du im Rukua, vor dem Imam bist du im Sujud. In diesem Fall müssen wir zwei Fälle voneinander unterscheiden. Entweder es geschieht absichtlich oder es geschieht unabsichtlich. Wenn es absichtlich geschieht, ist dein Gebet ungültig. Und wenn es unabsichtlich geschieht, musst du zu der vorherigen Position zurückkehren. Und dann dich erst bewegen, wenn der Imam sich bewegt hat. Ansonsten, wenn du das nicht machst, dann wird dein Gebet dadurch ungültig, weil du ja dann weil der Imam in diesem Fall dem Hadith des Propheten zuwidergehandelt hat, als er sagt, der Imam ist dafür, dass man ihm nachmacht. Wenn er Takbir spricht, spricht ihr Takbir. Wenn er in Rukur geht, geht ihr in Rukur. Wenn er sich erhebt, erhebt ihr euch. Wenn er in Sujud geht, dann geht ihr auch in Sujud. Und wenn du diesen Hadith zuwidergehandelt hast, dann ist es Grund dafür, dein Gebet für ungültig zu erklären. Und die letzte Angelegenheit für heute, inshallah ta'ala, ist, gibt es einen Unterschied für, wir haben über das Gemeinschaftsgebet gesprochen, wie wertvoll es ist, gilt diese Thematik nur für die Männer oder gilt sie auch für die Frauen? Erstmal der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn eure Frau euch um Erlaubnis bittet, in die Moschee zu gehen, so sollt ihr es ihr nicht verbieten. Dieser Hadith, dieser edle Hadith, bedeutet ein Verbot für den Mann, es ihr zu verbieten, wenn sie um Erlaubnis bittet, in die Moschee zu gehen. Zweitens bedeutet es, dass es für die Frau erlaubt ist, in die Moschee zu gehen. Und dass sie, wenn sie dort am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, sie auch die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes erhält. In einer anderen Überlieferung sagte Ibn Umar radiallahu anhu, eine Frau von Umar war immer am Morgen- und Isha-Gebet in der Gemeinschaft in der Moschee anwesend. Eine Ehefrau von Umar radiallahu anhu. Man sagte zu ihr, wieso gehst du hinaus, obwohl du weißt, dass Umar dies verabscheut und eifersüchtig ist. Sie sagte, und was hält ihn davon ab, es mir zu verbieten? Er sagte, ihn hält die folgende Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ab, verwehrt den Dienerinnen Allahs die Moscheen Allahs nicht. Insofern ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Muslim seine Gefühle oder seinen Gefühlen nicht freien Lauf lässt, sondern seine Gefühle ordnet er den Aussagen Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam unter. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, ergibt sich, dass eine Frau auch grundsätzlich ohne Erlaubnis ihres Ehemannes das Haus nicht verlassen darf. Denn wenn die Frau schon während des, also wenn die Frau wegen eines Salah in der Moschee ihren Ehemann um Erlaubnis zu fragen hat, dann erst recht natürlich, wenn es um andere Angelegenheiten geht, das heißt, wenn es um weltliche Dinge geht. Deswegen, wenn also eine Frau Allah azza wa jal fürchtet und Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen möchte und ihr Mann es ihr nicht erlaubt, das Haus aus einem bestimmten Grund zu verlassen, dann gehorcht sie ihrem Ehemann und wird für ihren Gehorsam ihrem Ehemann gegenüber von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Und gleichzeitig die Anordnung kommt an den Mann, dass der Mann es seiner Frau nicht verbieten soll, wenn sie in die Moschee gehen möchte. Weil es etwas Gutes ist. Und natürlich auch, wenn die Frau zum Beispiel ihren Vater besuchen möchte. Dann warum soll er es ihr verbieten? Denn dadurch verwehrt er ihr, etwas Gutes zu machen. Es sei denn, er hat guten Grund. Das ist etwas anderes. Aber diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam soll dir da sagen, o Ehemann, verbiete deiner Frau nicht etwas, was für sie gut ist, und dann sei eine Unterstützung für sie beim Guten und verbietet ihr das Schlechte. Ansonsten natürlich grundsätzlich ist es für die Ehefrau besser, ihr Gebet zu Hause zu verrichten, wie es der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.